Es war einmal ein König. Er hatte 12 Töchter. Eine immer schöner als die andere. Sie schliefen zusammen in einem Saal, wo ihre Betten nebeneinander standen. Und abends, wenn sie darin lagen, schloss der König die Tür zu und verriegelte sie. Jetzt habe ich euch wieder eingeschlossen, damit ihr auch ganz sicher sein kann, dass ihr wirklich schlaft und nicht tanzen geht. Wenn er aber am anderen Morgen die Tür aufschloss, sah er, dass ihre Schuhe zertanzt waren. Als er am anderen Morgen erwachte, waren alle 12 Prinzessinnen beim Tanz gewesen, denn die Schuhe hatten Löcher in den Sohlen, Ha, ha, ha.